Kapitel 3 Ein unsympathischer Mann. Ich bin sehr wütend. Vinzenz will nicht mit nach Kathaus. Das ist das Rathaus. Wir müssen doch erzählen, was bei Ernst und Maria passiert. Und die Polizei informieren. Als ich vor dem Rathaus bin, geht plötzlich die schwere Tür auf. Ein Mann kommt raus und rennt mich fast um. Er sagt noch nicht einmal Entschuldigung und geht schnell weiter. Hey, können Sie nicht aufpassen? Er dreht sich um. Ist was? Sie haben mich ja fast umgerannt. Ah ja? Was stehst du da hinter der Tür? Ist doch kein Parkplatz. Ich sage nichts und schaue ihn an. Außerdem habe ich keine Zeit, mit Typen wie dir zu diskutieren. Und da sagen die Erwachsenen immer, wir Jugendlichen sind unhöflich. Später gehe ich die alte Holztreppe im Rathaus hoch. Im ersten Stock hat der Bürgermeister sein Büro. Den kenne ich gut. Er ist mein Onkel. Peter, was machst du denn hier? Tja, Onkel Hermann, bei Ernst und Maria passieren so komische Sachen. Ich gebe ihm den anonymen Brief. Onkel Hermann liest flüchtig den Brief. Was soll denn das? Sagt er etwas ärgerlich. Ist das vielleicht ein schlechter Witz? Das gibt's doch nicht, denke ich. Reagiert Onkel Hermann genauso wie Vinzenz? Ich erzähle meinem Onkel die Geschichte. Die Fußspuren, die toten Schafe, die Schreie und der Brief. Okay, du hast recht, Peter. Nächste Woche gehe ich bei Ernst und Maria vorbei. Mal schauen, was da los ist. Aber Onkel Hermann, erst nächste Woche? Ernst und Maria haben solche Angst. Also gut, Peter. Dann am Wochenende. Ist das okay? Kannst du nicht vielleicht... Ich meine... Ach, Peter, du weißt doch, ich hab so viel zu tun. Und dann noch dieses Projekt. Was für ein Projekt? Frage ich neugierig. Und Onkel Hermann erzählt mir von Ferienwohnungen und einem neuen Skilift. Ein großes Tourismusprojekt. Ein neuer Skilift, Mensch, klasse. Dann können wir direkt zur Weißkugel hochfahren. Die Weißkugel ist eine große Skistation auf der anderen Seite des Tales. Bis jetzt muss man immer das Auto nehmen, um dorthin zu kommen. Und die schmale Straße mit den Kurven ist sehr gefährlich. Klar, eine tolle Sache, sagt Onkel Hermann. Aber mit der Ruhe in Kurzrass ist dann Schluss. Und dann ist da noch das Problem mit dem Hof von Ernst und Maria. Wieso? Die Ferienwohnung wollen sie da bauen, wo heute der Hof ist. Ja, aber man kann doch den Hof nicht einfach abreißen. Natürlich nicht, aber wenn Ernst und Maria wegziehen würden? Unmöglich. Ernst ist da geboren. Der würde nie den Hof verlassen. Wer hat denn so eine blöde Idee? Der Lockner, der Bauherr. Hast du den vorhin nicht gesehen, als er wegging? Der Typ da? Also den finde ich nicht gerade sympathisch. Ich auch nicht. Aber dieses Projekt ist eine große Chance für Kurzrass. Bis Ende diesen Monats müssen wir uns entscheiden. Sonst stoppt Lockner das Projekt. Ende des Monats, denke ich. Wieso sagt mir dieses Datum was? Onkel Hermann sagt... Verstehst du jetzt, warum ich keine Zeit habe, zu Ernst zu gehen? Aber ich kümmere mich trotzdem um die Sache. Versprochen ist versprochen. Dann gibt er mir den anonymen Brief zurück. Klar, der Brief. Sonst holt euch das weiße Monster noch vor Ende des Monats. Zufall?